Unklar ist, wie stark Gaddafis Streitkräfte sind und welche ihrer Waffen sofort eingesetzt werden können. Die Struktur der libyschen Streitkräfte ist zudem teilweise unbekannt. Auf dem Papier verfügt Libyen über eine relativ große Armee mit fast 300 Kampfflugzeugen, 700 Kampfpanzern und tausenden Truppentransportern. Die Mannschaftsstärke des Heeres wird mit 45.000 Soldaten und Offizieren angegeben. Dazu kommen noch 800 Luftwaffenangehörige. Ein Teil der Armee ist aber zu den Rebellen übergelaufen. Loyaler zu Gaddafi stehen die 40.000 Milizionäre, die eine eigene Streitmacht neben der Armee bilden. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Luftabwehr. Libyen verfügt über sowjetisch-russische Luftabwehrraketen. Diese stellen eine Gefahr dar, da sie Höhen zwischen 7.000 und 8.000 Metern erreichen. Unklar ist, wie viele der Raketen funktionsfähig sind. Wegen des internationalen Embargos konnte Gaddafi seine Streitkräfte lange nicht modernisieren. Viele der Waffensysteme sind Fachleuten zufolge derzeit kaum zu verwenden. Der Großteil der Gaddafi-Truppen hat sowjetische Waffen. Hinzu kommt ukrainisches, serbisches, französisches, britisches, italienisches und amerikanisches Gerät. Dieser Herstellermix macht die Wartung schwierig. Viele Panzer und Flugzeuge sind eingemottet und werden zur Wartung anderer Geräte ausgeschlachtet. Der Diktator hatte sein Land in der Hochzeit des arabisch-israelischen Konflikts in den 70er Jahren mit Sowjetmaterial hochgerüstet. Trotz der Einführung der Wehrpflicht hatte er aber nie genug Soldaten, diese Systeme zu bemannen. Nach dem für Libyen verlorenen Krieg im Nachbarland Tschad fürchtete der Machthaber einen Putsch seiner Offiziere. Er begann, die Armee von den 90er Jahren an gezielt zu vernachlässigen. Stattdessen baute er Milizen auf. Sie wurden nach Gaddafis politischer Kehrtwende hin zum Westen nach 2003 modern ausgerüstet und trainiert, zum Teil von britischen Offizieren. Einige unterstehen den Söhnen des Machthabers, sie sind zum Schutz des Regimes nach innen gedacht. Unklar ist, ob sie für eine wirkliche militärische Konfrontation taugen. Zu den schlagkräftigsten Einheiten gehört die 32. Panzerbrigade. Sie verfügt über modernes Kriegsgerät. In den Milizen finden sich angeblich Söldner aus afrikanischen Staaten wie Tschad, Sudan, Niger oder Mali. Zahlen gibt es keine. Viele Berichte über die Söldner haben sich jedoch als falsch erwiesen. Trotz der Vernachlässigung seiner regulären Streitkräfte hat Gaddafi also einzelne Armeeteile mit modernen Waffen gefördert und mit Angehörigen seines eigenen Stammes bemannt. Auch Teile der Luftwaffe wurden nachgerüstet. Doch es fehlen Piloten. Tripolis soll deshalb ehemalige Warschauer Paktflieger sowie Piloten aus Serbien, Pakistan und arabischen Staaten angeheuert haben. Die Streitmacht der Rebellen ist klar unterlegen. Den Aufständischen fehlt es zwar nicht an Kämpfern, zumal Teile der Gaddafi-Armee übergelaufen sind. Doch die Mehrheit der Aufständischen hat keine militärische Ausbildung und nur veraltete, leichte Waffen, Panzerfäuste, Flugabwehrgeschütze und kleinere Raketenwerfer. Hinzu kommen alte Panzer. Die Rebellenregierung hat es bisher auch nicht geschafft, ihre Kämpfer in eine halbwegs disziplinierte Armee umzuformen. Die Aufständischen sind Gaddafis Bombern ausgeliefert, denn sie haben keine weitreichende Luftabwehr. Bisher haben Gaddafis Bombenangriffe relativ wenig Opfer verursacht, aber sie demoralisieren die Rebellen.